B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Stippvisite beim Revolutionsführer. Was hat der EU-Afrika-Gipfel Gaddafi eigentlich gebracht? Kampf um die Pool-Position. Warum demontieren sich Frankreichs Sozialisten gegenseitig? Alles unter Kontrolle. Weshalb gängelt Nicolas Sarkozy französische Journalisten, sowie schließlich kein Grund zum Jubeln? Wieso Kroaten auf den bevorstehenden EU-Beitritt keinen Wert legen? Es sah schon merkwürdig aus. Muammar al-Gaddafi, nicht wirklich Musterdemokrat, im illustren Kreis europäischer Politiker. Der Anlass, der EU-Afrika-Gipfel in Tripolis. Für den Revolutionsführer war das vermutlich die letzte Gelegenheit der Welt oder zumindest Europa, all das mitzuteilen, was er schon immer sagen wollte. Also nutzte Gaddafi die internationale Bühne für einen Rundumschlag. Die Europäer waren etwas konsterniert, buhlen aber mächtig weiter um die Gunst der Afrikaner, vor allem angesichts der hier herrschenden Offerten aus China und Indien. Peter Heilbrunner über eine denkwürdige Stippvisite beim Revolutionsführer. Tripolis leuchtet. Die libysche Hauptstadt hat sich fein gemacht, hat sich herausgeputzt für die Gäste von nah und fern. Überall wird gefegt, gereinigt, gewässert. Nur der Muezzin, der ruft wie immer. In schwarzen Nobelkarossen mit Stern auf der Haube rasen Demokraten, Diktatoren und Autokraten auf menschenleeren Ausfallstraßen vorbei an riesigen Plakatwänden. Von ihnen herab strahlt wie immer der allgegenwärtige Revolutionsführer Muammar el-Gaddafi, der Gastgeber des dritten EU-Afrika-Gipfels. 41 Jahre regiert der Dauerrevolutionär das nordafrikanische Land nun. Gaddafi ist damit der dienstälteste Staatschef des Kontinents. Doch wirklich gebremst hat ihn die lange Regierungszeit nicht. Jedem Staat steht es frei, seine Industrie zu schützen, seine Grenzen zu schließen, Zölle und Steuern zu erheben. Jeder, wie es ihm passt. Wir lösen unsere Probleme selbst. Der IWF, die WHO und die Weltbank haben Afrika zerstört. 81 Staaten waren bei dem Treffen in Tripolis vertreten. Zusammen stehen sie für 1,6 Milliarden Menschen. Doch auch wenn Gaddafi das Stilmittel Provokation noch immer kunstvoll einsetzt, für das moderne Afrika spricht er immer weniger. Die Helden von einst, groß geworden im Kampf gegen die einstigen Kolonialherren, gegen korrupte Monarchen, haben vielfach Herrschern Platz gemacht, die ihre Länder öffnen wollen für Investitionen und Handel. Der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung, der Ex-DDR-Bürgerrechtler Günter Noke. Ich glaube, dass was wichtig ist, dass hier kaum noch jemand über Entwicklungszusammenarbeit gesprochen hat im engeren Sinne, sondern alle haben über die Rahmenbedingungen für private Wirtschaftspartnerschaften gesprochen. Und das ist schon, denke ich, auch im Vergleich zu vor 3 Jahren schon wieder ein Schritt weiter. Vor 3 Jahren haben Europa und Afrika ihre Partnerschaft feierlich besiegelt. Seither mühen sich die neuen Partner bei der Bewältigung des Alltags ab. Den Streit gibt es reichlich. Da sind die umstrittenen Abkommen für mehr Freihandel, für eine Öffnung der Märkte. Die Afrikaner befürchten eine Überflutung ihrer Märkte mit subventionierten EU-Lebensmitteln, wie der Präsident von Mali, Amadou Touré, erklärte. Der Chef des Sahara-Staates forderte von den Europäern denn auch, diese Sorgen endlich ernst zu nehmen. Konkrete Fortschritte gab es beim Thema Freihandel in Tripolis nicht zu vermelden, aber nach 3 Jahren der gegenseitigen Schuldzuweisungen war bereits die Wiederaufnahme der Gespräche ein Erfolg. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, das Tempo zu erhöhen, erläuterte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso nach dem Treffen. There was a clear commitment to speed up. Er könne zusagen, dass die EU-Kommission als Verhandlungsführerin zukünftig flexibler agieren werde. Die Afrikaner wollen nicht mehr länger als Bittsteller behandelt werden. Sie wollen, dass die Europäer ihren Worten endlich Taten folgen lassen, ernst machen mit dem immer wieder geäußerten gegenseitigen Respekt. Jean Ping, der Chef der Afrikanischen Union, mit einem Beispiel. Das Kapital aus Europa hat Afrika doch systematisch gemieden, klagt der Afrikaner, nur um nach Asien zu ziehen. Sieht man von Südafrika einmal ab, dann ist in ganz Afrika nicht mehr investiert worden als im Stadtstaat Singapur. Bundesaußenminister Guido Westerwelle nahm diese Kritik auf und verknüpfte sie mit einem Appell an die Unternehmen zu Hause. Wir sind alle auch in Europa davon betroffen, wenn weite Teile Afrikas instabil werden, wenn man an Flüchtlingsbewegungen denkt. Afrika ist für Europa nicht nur Chance, es ist für Europa auch eine Gefahr. Denn ohne Wohlstand auf dem südlichen Nachbarkontinent machen sich die Afrikaner eben auf in Richtung Norden. Es gibt Wahlen, da gewinnt nicht unbedingt der Bessere, sondern eben jener, dessen Gegner sich selbst zerfleischen. In Frankreich hat das schon lange Tradition. Da kommt Präsident Sarkozy nicht aus dem Umfragetief und die Oppositionspartei hat nichts Besseres zu tun, als eben diese Chance, endlich wieder an die Macht zu kommen, gründlich zu vergeigen. Anfang der Woche kündigte Ségolène Royal an, sie wolle 2012 noch einmal für ihre Partei als Präsidentschaftskandidatin antreten. Und das, obwohl es eigentlich schon eine Kandidatin der Sozialisten gibt. Was nun folgen dürfte, ist die Neuauflage eines Machtkampfs zwischen den Parteifeindinnen Royal und Aubry. Christoph Wöss über Grabenkämpfe und seine Opfer. Die drei bekanntesten Sozialisten wollten sich nicht gegenseitig die Präsidentschaftskandidatur streitig machen, erklärte die Parteichefin. Einen Nicht-Angriffspakt habe sie geschlossen mit dem populären Dominique Strauss-Kahn, der zurzeit den Internationalen Währungsfonds leitet, und mit ihrer engsten Parteifeindin Ségolène Royal. Nous proposerons une candidature véritablement ensemble, c'est-à-dire pas l'un contre l'autre ou l'une contre l'autre. Wir drei werden einen gemeinsamen Kandidaten vorschlagen und nicht gegeneinander antreten. Wenn im Frühling unser Wahlprogramm steht, geben wir im Juni bekannt, wer von uns dreien in die Urwahl zieht, bei der im Herbst unsere Parteimitglieder über den sozialistischen Präsidentschaftskandidaten entscheiden. Mit ihm oder ihr wollen wir 2012 die Präsidentschaftswahl gewinnen. Doch die öffentlich bekundete Harmonie währte nicht lange. Keine zwei Tage danach trat Ségolène Royal vor die Presse und erklärte, sie wisse nichts von einer solchen Absprache und außerdem wolle sie weiterhin Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei werden. Martine a déjà dit, elle, qu'elle ne serait pas candidate. Martine Aubry hat nur gesagt, dass sie nicht antreten wird, wenn Dominique Strauss-Kahn für die Urwahl kandidiert. Bevor ich mich entscheide, will ich erst einmal abwarten, ob Dominique im Juni wirklich seinen Hut in den Ring wirft. Wenn er das tut, müssen wir eben danach noch weitersehen, sagte Royal, um dann die Katze aus dem Sack zu lassen. Wenn ich erst zur französischen Staatspräsidentin gewählt bin, dann sage ich Ihnen, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir keinen besseren Premierminister vorstellen als Dominique Strauss-Kahn. Doch Dominique Strauss-Kahn hat sich noch nicht erklärt. Allerdings, vor wenigen Tagen erst dachte er demonstrativ laut darüber nach, wer ihn als Chef des Internationalen Währungsfonds in Washington beerben könnte. Der frühere Wirtschaftsminister, das klang dabei durch, fände es durchaus interessant, wieder in Frankreich Politik zu machen. Allerdings wohl kaum mit Ségolène Royal als Chefin, sondern lieber selbst als Präsident. Viele Franzosen trauen dem ausgewiesenen Finanzexperten das höchste Staatsamt zu. Fragt man sie, welcher Sozialist gegen Nicolas Sarkozy die besten Chancen hätte, dann antworten sie regelmäßig Dominique Strauss-Kahn. Erst danach folgt Parteichefin Martine Aubry und dann deutlich abgeschlagen Ségolène Royal. Dass ausgerechnet sie sich nun so weit vorgewagt hat, können viele nicht verstehen. Ich glaube, dass es Irritationen auslöst, wenn wir alle paar Wochen einen neuen Kandidaten haben, sagt Pierre Moscovici, ein erklärter Unterstützer von Dominique Strauss-Kahn. Besser wäre es, wir würden uns an unseren Fahrplan halten. Erst das Programm, dann der Kandidat. Dieser unendliche parteiinterne Wahlkampf schadet uns doch nur. Auf viele Franzosen wirkt das lächerlich. Damit zerstören wir uns selbst. Tatsächlich bringen sich fast im Wochenrhythmus neue Kandidaten ins Spiel. Arnaud Montebourg zum Beispiel, der gern die französische Verfassung ändern möchte, weniger Macht für den Präsidenten und mehr fürs Parlament fordert. Oder Manuel Valls, der dem rechten Flügel zugeordnet wird und für eine stärker marktwirtschaftliche Ausrichtung der Partei steht. Und da ist François Hollande, der frühere Parteichef und ehemalige Lebensgefährte von Ségolène Royal. Falls Dominique Strauss-Kahn doch verzichtet und sich in der Urwahl tatsächlich Martine Aubry, Ségolène Royal und François Hollande gegenüberstehen, lästern die Leitartikler bereits, dann müssen sich die Parteimitglieder entscheiden zwischen Zickenkrieg und Rosenkrieg. In Umfragen jedenfalls können die Sozialisten bisher kaum von der Schwäche des Präsidenten profitieren. Der lacht sich derweil ins Fäustchen. Seit Wochen sind zwei Themen in Frankreich Dauerbrenner in den Schlagzeilen. Zum einen die Affäre Wörth-Betancourt. Der ehemalige Finanzminister Wörth steht unter Verdacht, von der Besitzerin der Oreal-Gruppe Schwarzgeld zur illegalen Parteienfinanzierung erhalten zu haben. Das zweite Thema ist die sogenannte Karachi-Affäre. Da geht es um verdeckte Wahlkampffinanzierungen Mitte der 90er Jahre. Beide Affären wurden nur dank der französischen Medien bekannt, und das ist auch gut so. Weniger gut indes ist die Art und Weise, wie die französische Staatsspitze mit den Autoren dieser Enthüllungsarbeit umgeht oder besser dagegen vorgeht. Susanne Krause über die Macht des Élysée und die allmähliche Ohnmacht französischer Medien. Bei der linken Webzeitung Rue 89 im loftartigen Großraumbüro im Pariser Norden können die Journalisten wieder normal arbeiten. Vor zwei Wochen war das noch ganz anders. Bei einem nächtlichen Einbruch kamen 20 Computer abhanden. Sofort ging in der Branche das Gerücht um, es könne sich um einen politisch motivierten Einbruch handeln. Anfang dieser Woche gab die Polizei bekannt, die Eindringlinge identifiziert zu haben, ganz normale Diebe. Das vermutete auch Pascal Richer, Chefredakteur von Rue 89. Dennoch sorgte der Einbruch erst einmal für Wirbel. Der Diebstahl bei uns ging durch die Medien, denn in den vergangenen Monaten häufte es sich, dass Journalisten Computer geklaut wurden. Mehrere Medien reagierten solidarisch und brachten uns sofort Ersatz-PCs. Immerhin haben Rue 89 und die anderen geschädigten Journalisten eines gemeinsam. Sie arbeiten allesamt an der Enthüllung der beiden aktuellen Affären Wörth-Betancourt und Karachi. Und das scheint sie zur Zielscheibe zu machen. Für Furore sorgte Anfang November das satirische Enthüllungsblatt Le Canard Enchaîné. Sarko überwacht das Ausspionieren von Journalisten, titelte die Wochenzeitung auf Seite 3. Chefredakteur Claude Angeli schreibt, spätestens seit Jahresbeginn würde jeder Journalist, der an einer für Sarkozy oder die Seinen unangenehmen Recherche arbeitet, auf Wunsch des Staatspräsidenten unter Überwachung gestellt. Von einer laut dem Wochenblatt speziellen, geheimen Einsatzzelle bei der Direktion des staatlichen Nachrichtendienstes. Die besorge sich die detaillierten Telefonrechnungen des Medienvertreters, um seine Kontakte zu entlarven. Oder lokalisiere ihn auch dank seines Handys auf Schritt und Tritt bei Treffen mit Informanten, wie es zwei Mitarbeitern der Online-Zeitung Mediapart laut ihren Angaben im Frühjahr passiert sei. Anschuldigungen, die von staatlicher Seite sofort vehement dementiert wurden, doch Claude Angeli nimmt kein Wort zurück. Das französische Staatssystem ist wie eine Pyramide aufgebaut. An der Spitze steht ein Mann, der alles entscheidet, der beispielsweise auch die Direktorin im öffentlichen Rundfunk ernennt. So ist es nicht erstaunlich, dass der Staatspräsident auch Ermittlungen gegen einen Journalisten beauftragt, sobald der sich anschickt, Verfehlungen an der Staatsspitze oder in der Regierung aufzudecken. Ich denke beispielsweise an die Affäre Wörth-Betancourt, bei der es um eine mögliche illegale Finanzierung der heutigen Regierungspartei geht. Oder auch an die Ermittlungen der Medien in der Karachi-Affäre. 1995 wurden Kommissionen, die Frankreich zum Verkauf von U-Booten an Pakistan zahlte, anscheinend abgezweigt für die Wahlkampfkasse von Präsidentschaftskandidat Balladur. Und darin ist auch Sarkozy verwickelt. Das sind hochexplosive Themen, wenn es gelingt, noch mehr Fakten zu belegen. Sarkozy will wissen, wer genau den Journalisten Informationen zuspielt. Als der Staatspräsident vor laufender Kamera um einen Kommentar zu den gehäuften Diebstählen bei Journalisten gebeten wird, meint Nicolas Sarkozy nach sichtbarem Zögern lapidar, das betrifft mich doch nicht. Reporters sans frontières, bonjour. Im Pariser Hauptquartier des Journalistenhilfsvereins Reporters sans frontières lächelt Nicolas Sarkozy, halb hinter der französischen und der europäischen Fahne versteckt, von einem Poster. Darunter steht, auf der hauseigenen aktuellen Rangliste der Pressefreiheit weltweit steht Frankreich auf Platz 44. Soll heißen, 4 Plätze schlechter als im letzten Jahr, sagt Elsa Vidal. Sie ist bei der Organisation verantwortlich für die Sektion Europa. Speziell seit 2 Jahren vermehren sich die Ausschreitungen gegen einheimische Medien. Dazu gehören die Durchsuchungen von Redaktionsräumen, Ermittlungsverfahren gegen Journalisten Und nun, falls dies belegt wird, kommen wohl noch Verstöße gegen das neue Gesetz für den Schutz journalistischer Quellen hinzu, sowie die Überwachung von Journalisten durch die politischen Machthaber. Die gehäuften Diebstähle, die Enthüllungsjournalisten betreffen, wirken dann nicht wie Zufälle. Pascal Richer, Chefredakteur der Webzeitung Rue 89, äußert sehr vorsichtig: Bislang belege nichts einen politischen Hintergrund. Sollte sich dieser hingegen bewahrheiten, ergäben sich laut Richer mehrere Hypothesen. Prendre des données sur les ordinateurs. Es erscheint uns völlig absurd, dass es dabei um sensible Daten im Computer geht. Zum einen sichern wir Journalisten sowas ab. Zum anderen gibt es viel bessere Methoden, Daten von einem Computer abzuzapfen. Und einschüchtern lassen wir Journalisten uns von solchen Machenschaften nicht. Bleibt also nur eine Hypothese, dass die Verantwortlichen damit unseren Informanten signalisieren wollen: Achtung, wenn Sie Journalisten geheime Informationen übermitteln, können wir sie aufdecken. Ein hoher Beamter, der laut der Polizei einem Journalisten sensible Informationen zugespielt habe, wurde kürzlich strafversetzt. Die Ordnungshüter hatten seine Telefonrechnungen gefilzt. Mitte September erstattet die Chefredaktion der renommierten Tageszeitung Le Monde Strafanzeige gegen Unbekannt. Einige ihrer Journalisten wurden überwacht, um deren Informanten aufzudecken. Ende November berichtet Le Monde, das Ermittlungsverfahren würde mit Weisung von oben behindert. Innenminister Brice Hortefeux dementiert sofort. Die derzeitige Stimmung ist mies, sagt Jean-Marie Charon. Ich glaube, derzeit herrscht ziemliche Verbitterung in den Beziehungen zwischen der politischen Klasse und den Medien. Charon ist Soziologe und das Thema Medien und Politik eines seiner Forschungsgebiete. Charon erinnert daran, Abhörverfahren gegen Journalisten gab es auch früher schon, doch heute scheint die Lage noch angespannter als sonst. Derzeit ist die Beliebtheitsquote des Staatschefs auf einem Tiefstand und Sarkozy steht in den Startlöchern für die kommende Präsidentschaftswahl 2012. Vor vielen Jahren, als der sozialistische Ex-Premierminister Beregovoy Selbstmord beging, ließ sich der damalige Staatspräsident Mitterrand dazu hinreißen, die Journalisten als Hunde zu beschimpfen. Das war bis dato eines der wenigen Male, dass ein Politiker verbal ausfällig wurde. Heute aber wird dies scheinbar zum normalen Umgangston, nicht nur bei Sarkozy, sondern auch bei Regierungsmitgliedern. Im Rahmen der Affäre Wörth-Betancourt hat eine Ministerin einen Enthüllungsjournalisten als Trotzkisten-Faschisten beschimpft. Und letzte Woche kam auf, dass bei einem Hintergrundgespräch mit der Presse, das eigentlich nicht veröffentlicht werden sollte, Sarkozy die Journalisten als Pädophile bezeichnete. Angeblich wollte er ihnen damit klarmachen, wie es sich anfühlt, wenn ein Politiker zu Unrecht verdächtigt wird, in politische Affären verwickelt zu sein. Der Reporter-Hilfsverein RSF müht sich, die Branche zu einer konzertierten Protestbewegung zusammenzutrommeln, bislang mit lediglich mäßigem Erfolg, während die linke Opposition eine Ermittlungskommission verlangt. Medienexperte Jean-Marie Charon meint, der Enthüllungsjournalismus, im vergangenen Jahrzehnt in Frankreich eher eingeschlafen, finde derzeit eine neue Existenzberechtigung. Vergangene Woche verweigerte die Regierung den Justizermittlern in der Karachi-Affäre die Herausgabe vertraulicher Akten. Da sei die Presse doch gezwungen, mit teils halblegalen Aktionen bei der Informationsbeschaffung zu arbeiten, sagt Jean-Marie Charon. Eigentlich hat die EU für neue Mitglieder keinen Platz, heißt es in Brüssel. Aber einer noch scheint immer drin zu sein. Kroatien ist so ein Kandidat. Die Mehrheit der Kroaten teilt die Europa-Euphorie ihrer Regierung allerdings gar nicht. Könnten sich die Bürger in einem Referendum über die bevorstehende EU-Mitgliedschaft äußern, dann würden sie sich mehrheitlich dagegen aussprechen. Es mag vielleicht paradox erscheinen, aber es ist nicht wirklich überraschend. Carla Engelhardt über Kroatiens EU-Ambitionen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Erweiterungskommissar der Europäischen Union, Stefan Füle, gab sich in Zagreb optimistisch. Die Verhandlungen sind in der Endphase. Der Beitritt ist in Sicht. Manchmal sind die letzten Meter eines Marathons die schwersten. Die kroatische Regierung strebt einen Beitritt in die Europäische Union im Jahr 2012 an. Bis dahin muss sie doch nicht nur ihre Hausaufgaben auf europäischer Ebene erfüllen, sondern auch noch Überzeugungsarbeit im eigenen Lande leisten. Die Kroaten teilen die Europabegeisterung ihrer Politiker nicht. Wenn ich die Länder sehe, die zuletzt beigetreten sind, ist da nichts besser geworden. Die Löhne sind gleich geblieben, die Preise gestiegen, der Lebensstandard bei uns ist nicht schlecht. Wozu brauchen wir die Europäische Union? Zum Teufel mit der Europäischen Union. Wir müssen selbstständig bleiben. Wir sind dazu auch in der Lage. Das mit der EU artet doch wieder in Betrügereien aus. Ich bin für den Beitritt. Dann herrscht endlich Ordnung in Kroatien. Unsere Politiker würden besser kontrolliert werden. Sie stehlen im Lande, was das Zeug hält. Sind wir in der Europäischen Union, würden solche Dinge nicht mehr passieren. Die Mehrheit der Kroaten ist gegen einen Beitritt. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup hervor. Kroatien ist eine Ausnahme auf dem Balkan. Andrzej Pirka von Gallup. Wir fragen in allen Ländern im Westbalkan, ob die Menschen glauben, dass es ihrer Wirtschaft in Zukunft besser gehen wird oder schlechter. Und in Kroatien sind es 2/3, die sagen schlechter. Also die Menschen sehen große Probleme, aber sie scheinen nicht zu sehen, dass die EU eine Hilfe sein könnte bei der Bewältigung dieser Probleme. Und da spielt natürlich auch mit herein, dass in Nachbarländern trotz EU-Mitgliedschaft große Probleme sichtbar sind. Viele Kroaten fürchten einen Ausverkauf ihrer wertvollen Küstengründe und auch eine Einmischung der Europäischen Union in Tourismus und Fischerei an der fast 1000 Kilometer langen Adriaküste. Kroatien steht mit einer Staatsverschuldung von rund 37% des Bruttoinlandsproduktes wesentlich besser da als die EU-Sorgenkinder wie Irland, Griechenland, Spanien oder Portugal. Die konservative Regierungschefin Jadranka Kosor warb schon mal beim Papst in Rom für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union. Bei den 4,5 Millionen Landeskindern ist wohl noch mehr notwendig. Ich glaube schon, dass wir uns ohne Europäische Union nicht weiterentwickeln können, weder wirtschaftlich noch allgemein. Aber es gibt bei uns kaum Informationen darüber. Die Politiker reden nur, ohne zu informieren. Doch um ganz sicher zu gehen, will die kroatische Regierung erst nach der Unterzeichnung des Vertrages über die Vollmitgliedschaft Kroatiens ein Referendum abhalten, in dem die Bürger dann erst entscheiden können, ob sie für oder gegen eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union sind. Carla Engelhardt über die Stimmung in Kroatien in Sachen EU-Mitgliedschaft. So viel im Europa-Report heute.